Geschwister David, wir grüßen ganz herzlichst alle Hörer von Radio Heimatmelodie und wünschen euch Lieben von Herzen einen wundervollen Start in den Tag. Mit ganz viel toller Musik und ganz herzlichen Grüßen von uns beiden. Wieder mal trifft mich dein Blick mitten in der Seele. Wieder einmal spüre ich diesen tiefen Stich. Aber jetzt spricht leider viel zu viel dagegen.